D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Heute basteln, frickeln und selber machen mit Moritz Metz. Hallo, guten Abend. Ihr hört eine Stunde Netz basteln, die Bastelausgabe von eine Stunde Netz, jeden zweiten Mittwoch bei D-Radio Wissen. Und wir senden heute live aus dem Radiobüro in Berlin-Neukölln. Und auf dem Tisch hier in unserem Sendestudio, da stapeln sich wahnsinnig viele. Also ich kann gar nicht richtig zählen, wie viele von diesen Dingern, die wir jetzt mal hören. Klebebänder nämlich. Und außerdem auch zwei Gäste. Jim Avignon, hallo. Hallo. Genau, nicht nur nicken, weil wir sind ja im Radio. Und außerdem noch Kolja Bultmann. Ja, oder, hallo. Was ist dein Künstlername eigentlich? Knobu? Nkobu. Ah ja, Nkobu. Okay, alles klar. Genau, die beiden sind Künstler, die ziemlich viel mit Klebeband machen. Und Klebeband, das ist der Aufhänger heute für unsere Sendung. Darum geht's heute eine Stunde lang. Wir wollen heute Sachen mit Klebebasteln basteln. Ich habe sogar ein Hemd angezogen, denn es geht heute auch zum Beispiel um eine Krawatte. Jim, du hast schon eine Krawatte mitgebracht und versuchst gerade hier diese Vorlage anzulegen. Ich habe leider selber sehr wenig Krawatten, deswegen dachte ich, wäre ganz hübsch, sich eine aus Tape zu basteln. Die einzige, die ich zu Hause im Schrank gefunden habe, ich habe erst vorhin festgestellt, dass man ein Modell mitbringen muss, was zerschnitten werden soll, ist eine, die ich mal geschenkt bekommen habe, die sogar meinen Namen eingraviert hat. Ich werde jetzt trotzdem nicht zerschneiden und du hast hier diesen Karton schlauerweise vorbereitet. Ich werde jetzt die Krawatte übertragen auf den Karton und mir eine Art Dummy, Krawattendummy aus Karton bauen, bevor wir mit der eigentlichen Arbeit beginnen. Was das Besondere ist an Klebeband und warum das so, was man damit alles reparieren kann, was man damit machen kann, dass das sogar Röntgenstrahlung ausstrahlen kann, das Klebeband, das erfahren wir alles in der kommenden Stunde. Flugzeuge flicken, Panzer abschleppen, Hängematten bauen, Kajaks kleben, authentische Enten oder falsche Rosen basteln. Es gibt fast gar nichts, das man nicht mit Klebeband erledigen könnte. Bastelportale wie Instructables sind voll von Tape-Tutorials. Und auch bei uns heute bei einer Stunde Netzbasteln geht es ums Klebeband. Meine beiden Gäste sind Kolja und Jim. Hallo nochmal. Hallo. Hallo nochmal. Ihr seid beide auf gewisse Weise Klebeband-Experten. Fangen wir vielleicht mal an mit Jim. Du bist nämlich eigentlich bildender Künstler, also Maler und machst aber auch Musik, hast eine Band. Das hat jetzt erstmal nicht so viel mit Klebeband zu tun. Trotzdem, gar nichts. Trotzdem aber sieht indirekt man dich doch oft. Oft mit Klebeband um den Arm, zum Beispiel bei Ausstellungseröffnungen. Also ich bin sogar so obsessed von Klebeband, dass ich jahrelang den Spitznamen Mr. Klebeband hatte. Eigentlich bin ich bei Shows, sowohl Konzerten als auch Ausstellungen, nie ohne eine Rolle oder zwei, drei Rollen Klebeband um den Arm anzutreffen. Ich bin aber kein eigentlicher Tape-Art-Künstler, also ich mache keine Kunstwerke aus Tape-Art. Ich benutze Tapes, um alles, was ich irgendwie hängen, bauen, basteln will, zu befestigen. Mir wird nachgesagt, dass ich ein wahnsinnig schlechter Hardware-Typ bin. Also wenn es darum geht, was solide zu machen, ich bin einfach eine totale Null. Aber ich umgehe das elegant, indem ich einfach versuche, es so smart wie möglich zu kleben stattdessen. Und habe es in dem Lauf der letzten 20 Jahre schon zu erstaunlichen Fertigkeiten in dieser Hinsicht gebracht. Da kommen wir später noch genau dazu. Gerade schneidest du schon mal mit einem Cuttermesser eine Pappe aus. Das wird dann die Vorlage für deine Dummy, Krawatte. Dummy für die Krawatte, weil wir meine ja nicht zerschneiden wollen. Eine Sache, warum ich Tapes liebe, ist, weil man sie mit den Zähnen reißen kann. Praktisch sozusagen mit einer Rolle Klebeband. Ich nehme auch immer einen Urlaub mit. Mhm. Lässt sich so ziemlich jedes Problem erstmal provisorisch lösen und das genau gefällt mir am Tape. Und wir haben heute Nachmittag schon mal über Duct Tape und Gaffer Tape gesprochen. Ich mag die nicht so gerne, weil man kann mit den Zähnen keine gerade Kante reißen. Also es gibt immer so, es franzt aus. Und okay, da können wir gleich später noch drüber reden. Du hast gerade aber jetzt hier doppelseitiges Klebeband im Mund, hast es zerrissen mit dem Mund. Ja. Ein Trick. Jetzt kommen wir mal zu Kolja. Du bist Mitglied bei dem Berliner Tape Art Kollektiv Klebebande. Genau. Was macht ihr da genau? Also wir machen genau das Gegenteil mit Klebeband, was vielleicht Jim gerade also so macht, so, sondern also wir benutzen es nicht, um im Prinzip Sachen festzukleben, sondern für uns gilt, Tape is a new paint. Also wir arbeiten künstlerisch mit Klebeband so, dass wir halt im Prinzip keine Farbe benutzen, sondern ausschließlich mit Klebeband Installationen machen unterschiedlichster Couleur. Also alles, was man sich so vorstellen kann. Für uns ist es aber auch immer einen Prozess ganz neu zu machen. Also heute jetzt klebe ich hier auf einer Metalltür, habe ich auch noch nie gemacht. Ja, aber wir machen 3D-Installationen oder wir arbeiten an Fassaden, gestalten Räume, man kann auf Körpern tapen, Bühnen gestalten, Kostüme machen, auf Personen, Autos und so weiter. Ne? Also das, es gibt dem Ganzen keine Grenzen gesetzt und wir forschen auch für uns immer noch. Also. Ja, ich selber bin ja auch Klebebandsammler. Ich habe meine Sammlung auch mal mitgebracht, und also ein Teil der Sammlung, was Jim, du hast nichts mitgebracht. Colin, doch, hat, doch, ich habe. Du hast auch Klebeband mitgebracht. Dann lass uns doch mal alles hier auf den Tisch legen. Ja, wo ist denn mein... Ich habe alles noch ganz viel im Auto. Ja. Warte mal, ich lege mal kurz meinen Kopfhörer ab. Ja. Rein, reicht mir mal meine Tasche. Hier ein Jutebeutel, wie ihn der ordentliche Hipster in Berlin-Neukölln immer trägt. Ungeklebten Jutebeutel. Genau, ich habe sogar einen Klebebandbeutel dabei, falls einer. Also ich habe jetzt tatsächlich einfach nur Klebeband mit Lieblingsmotiven. Du hast einen Klebebandbeutel dabei. Klebebandebeutel. Das ist sehr schön. Guck mal, da aber der ist auch aus Tape, hoffe ich. Der ist aus recycelten Tapes, die wir nicht mehr benutzen, ja. Okay. Genial. Bei dir steht dafür auf diesem einen Klebeband, was du hier hast, Bond de Garantie. Das ist ein Garantieband, das Jim. Ist, wo hast du das denn her? Das habe ich, glaube ich, aus Mexiko. Das ist letztendlich, wird dort beim Verschicken um die Pakete drum geklebt. Damit man an dem Band sehen kann, ob es irgendwie von irgendjemand aufgemacht wurde zwischendrin. Ja. Ich habe ein Tape, das habe ich aus Tokio mitgebracht, mit einem Notenschlüssel drauf. Das kommt eigentlich nur dann im Einsatz, wenn ich auf Konzerten irgendwo Zettel aufklebe mit Reihenfolge drauf. Sehr schönes Klebeband mit Noten drauf. Das, war das in so einem Spezialladen? Ja, dann habe ich hier doppelseitiges Klebeband mit Äpfeln drauf. Das ist eigentlich nur ganz normales, durchsichtiges Klebeband mit einem, das abziehende Teil ist mit Äpfeln bedruckt. Und dann habe ich das hier, ist... Stacheldraht? Ja, fast. Das hab ich ich habe das auch genauso. Ein durchsichtiges Klebeband? Nee, es ist kein Stacheldraht. Ich hab so genauso welches mit Stacheldraht. Ja, das ist das Problem, wenn man zu viel sammelt, dann... Wenn Klebeband es in die Jahre kommt, will dann nach einer Weile nicht mehr. Man muss dann mindestens so einen Meter abwickeln, damit man dann wieder an richtig Funktionierendes kommt. Und natürlich gibt es auch immer diesen Moment, wo der Anschluss festklebt und man einfach ihn nicht mehr losreißen kann. Ja, es gibt da auch so einen Trick, auf den können wir später zu sprechen kommen, wie man eben diesen Anfang gerade bei so dünnen Klebebändern findet. Vielleicht mit einem anderen Klebeband. Ja. Koi, was hast du für Klebeband dabei? Also was du jetzt gerade machst, beschreibe ich erstmal. Auf die Studio-Sprecherkabinentür von unserem Radiobüro-Studio klebst du gerade mit sehr dünnem schwarzen, ich denke mal sowas wie Klebeband. Feinlein heißt das. Ja, Feinlein. Fachbegriff. Mit dem klebst du gerade da so Linien an die Wand. Das ist dann eben Tape-Art-Kunst, eine Auslegungssache, was abstrakt ist. Sieht schon mal ziemlich gut aus, viel besser als vorher. Es ist... Ich habe mir sogar was dabei gedacht. Also ich habe ein Motiv sogar. Soll ich sagen oder soll ich später erst sagen? Eher später erst sagen. Wir klären das dann später auf. Wir müssen dann noch raten. Und dann hast du aber noch in deinem Klebebande Jutebeutel, der sehr schön ist. Den kannst du haben natürlich. Den habe ich extra mitgebracht. Ich habe auch noch einen für Jim dabei. Großartig. Sehr gut. Ja. Hast du etliche verschiedene Feinline-Tapes dabei? Eben also so dünne in Neonfarben, grün, dann dieses... Orange leuchtend, gelb und weiß, grau, schwarz. Da gibt es ziemlich viele verschiedene Farben, oder? Es gibt fast alle Farben eigentlich. Also eigentlich gibt es alle Farben. Alle Pantone-Farben kann man einfärben, das Tape. Also, und wir arbeiten halt grundsätzlich mit den Grundfarben oder also Nichtfarben, schwarz, grau, weiß natürlich. Und dann viel mit Neon. Also, weil das reagiert auch mit Schwarzlicht, das ist ganz schön, ne? Oder mit blauem Licht. Und aber grundsätzlich, gibt es eigentlich alle Farben. Also wenn ich jetzt ich hätte noch ein paar andere Sachen mitbringen können, das habe ich jetzt leider nicht. Ja, aber zum Beispiel, ich bin ganz großer Fan von Hologramm-Tape. Kennt ihr vielleicht? Ja, das ist so eins wie das hier ungefähr. Also ich habe hier so eins, das hat so Bienenwaben, das reflektiert auch. Nee, es ist wirklich richtig, also es ist ein richtiges, es entsteht ein richtiges Hologramm, wenn man Licht drauf wirft. Also dann entstehen alle Farben des Regenbogens, werden da drin gespiegelt und kann man bei uns auf eurer Facebook-Seite, ich habe mal so einen Jet-Pilot getaped und dann habe ich dieses Visier von dem Helm mit dem Hologramm-Tape gemacht. Das ist also ziemlich abgefahren, weil wenn du halt dran vorbeiläufst, dann fällt das Licht anders ein. Geil. Und das ist ganz cool. Also, genauso wie Alu, so Spiegeltape. Ja. Ja, genau. Bisschen sowas. So in diese Richtung. Genau, das habe ich mal in Kalifornien gekauft. Das ist so ein Duct-Tape, also eher eine kleine Rolle. Hat und das leuchtet so total Effekt, silbern. Ja. Hat auch genau. So einen Effekt. Das ist eigentlich mein Lieblingsklebeband. Das Schöne an Klebeband ist ja, dass es überall auf der Welt andere Sorten gibt. Also es ist, lohnt sich wirklich noch zu sammeln und in Läden zu gehen. Es ist also nicht so, dass wie bei vielen anderen Dingen du überall auf der Welt das Gleiche bekommst. Ja, da gibt es noch so verschiedene Marken, über die werden wir auch noch später reden. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Duct Tape und Gaffer Tape? Aber erstmal möchte ich nochmal kurz verweisen auf unsere Webseite deradiowissen.de und dann eine Stunde Netz. Da findet ihr lauter Links, zum Beispiel zu den beiden Herrschaften, die heute zu Gast sind, und zur Klebebande Berlin natürlich auch, die eben verschiedene Tape-Art-Sachen machen. Wir basteln hier mal ein bisschen weiter mit der Krawatte und der Türdekoration. Wir basteln hier schon richtig fett los im Radiobüro. Der Tisch ist voller verschiedener Klebeband, Ducktape, Gaffertape-Sorten und verschiedene PVC-Tapes sind auch dabei. Jim, was machst du gerade? Das Hauptteil der Krawatte, das ich mir aus Karton nachgebaut habe, jetzt mit dekorativen Streifen. Erstmal gleichbreite Streifen, schwarz, silbern und violett. Und dann werde ich noch mit den Feinlinern noch ein paar Akzente setzen. Du musst es nachher dann aber auch tragen. Neon-Akzente. Ich werde das bei meinem nächsten Konzert tragen. Ah ja, nicht schlecht. Okay. Die wird ziemlich fest, die Krawatte. Kolja, wie sieht es bei dir aus? Kolja von der Klebebande, ein Tape-Art-Künstler. Ja, gut. I like it. Ja, I like it too. Das wird immer mehr schwarz. Da kommen wahrscheinlich dann später noch andere Farben dazu, oder? Hat er doch gesagt, dass sie nur mit schwarz, weiß und grau arbeiten. Nein. Ja, aber und schwarz und weiß sind keine Farben. Nee, wir sind ja jetzt hier in der Zeit limitiert. Also ein Tape-Art-Bild ist sowieso niemals fertig. Das ist unser Motto. Ja. Und in einer Stunde... viel Farbe kommt nicht dazu. Ich glaube, weiß wollte ich noch und orange. Okay. Das war's. Ja. Das kann man gut hier machen. Jim reißt das Klebeband weiter mit dem Mund ab. Ihr verwendet beide jetzt halt dieses Gewebeklebeband, ne? Also das, was so. Ich verwende drei verschiedene Sorten. Also das Violette hat das Gewebe mit drin, das Schwarze ist glatt von der Oberfläche. Nee, ist auch Gewebe. Aber ist besser zu reißen. Also das hier ist so beschichtetes Gewebe und das Silberne ist eigentlich so ein dünnes. Das ist ziemlich billiges, dieses lilafarbene. Aber da steht Duct Tape drauf. Eben deswegen meine ich ja, Duct Tape lässt sich nicht gut beißen. Duct Tape, und es gibt ja Duct Tape und man sagt auch immer Duct Tape. Ich habe ein bisschen dazu geforscht, warum die beiden Klebebänder so unterschiedlich heißen. Dann gibt es auch noch Gaffer Tape. Aber zuerst mal möchte ich erzählen von meinem Besuch im Klebeland. Das ist der wahrscheinlich größte Klebebandladen Deutschlands, auf jeden Fall Berlins. Der Welt. Der Welt wahrscheinlich. Das war ein Paradies, in dem ich vorher noch nicht war. Jim, müsstest du dir auch mal angucken, in Kreuzberg. Und da war ich gestern vielleicht zu Besuch. Bleibe ich festkleben, wenn ich da hingehe? Ja, genau. Es war für mich schwierig, mich da wieder loszureißen. Ich habe ein paar Klebebänder von dort dann auch mitgebracht. Und was es dort alles für Klebebänder gibt und wie die alle in verschiedenen Materialqualitäten sind, sozusagen ein bisschen Klebebandkunde, das erzählen wir. Hören wir jetzt. Ich wäre sehr neidisch bei der Außenreportage, denn ich bin hier wirklich im Klebebandparadies angekommen, einem Laden in Berlin-Kreuzberg namens Klebeland. Dort stehe ich gerade in der Mitte von diesem vielleicht 30 Quadratmeter großen Raum und überall an den Wänden in den Regalen sind die verschiedensten Klebebandrollen. Also es ist wirklich ein Paradies. Ich habe mir schon zwei, drei verschiedene Gaffertapes ausgesucht. Und Sebastian, der macht den Laden hier seit 2008 schon und der kennt sich natürlich besonders gut aus mit Klebeband. Hallo. Hallo. Wir können ja ein bisschen mal über Klebebandqualitäten und Sorten reden. Verpackungsklebeband, wo habt ihr das stehen? Das ist dieses ganz dünne, was so leicht reißt, was man auch dann eben auf Paketen normalerweise in Braun hat, oder? Ja, genau. Man muss dazu sagen, natürlich wächst die Branche, ne? Und es wird einfach immer mehr verschickt mit Paketdiensten. Das heißt, es geht nicht mehr über den Laden, sondern über das Paket. Dementsprechend haben wir ein ganz nettes Sortiment. Da drüben sieht man normales braunes PP-Packband. Das ist das, was man im Laden auch kaufen kann. Da drüber haben wir einen PVC-Film. Das sind die wir auch meistens bedrucken. Die sind ein bisschen dicker. Die lassen es sich sogar noch von Hand abreißen. Kann man wunderbar bedrucken mit schönen Motiven. Schwarz-weiß karierte, wie an so einem Flughafen, oder rot-weiß kariert. Genau. Macht ihr das noch mit den Zähnen, wenn ihr die reißt? Oder ist das eigentlich verpönt unter Klebebandexperten? Naja, man muss nur wissen, wie es funktioniert. Um ehrlich zu sein, kann man ein PVC-Packband auch ganz gut von Hand abreißen. Überhaupt muss man nur wissen, wie es geht. Wie geht es? Zeig mal. Ist natürlich fürs Radio suboptimal, aber man muss es eigentlich gut halten. Das hört man jetzt ein bisschen. Und relativ ruckartig am Rand, ne? So ein bisschen wie an der Seite von einem Reißverschluss. Zack. Ah, ja, und jetzt ist gerissen. Das geht aber nicht nur schlecht. Bei PVC-Packbändern. Bei PP-Packbändern, das sind die meisten Leute im Laden immer kaufen, geht es nicht. Also der Träger ist zu stabil. Ne? Das merkt man auch, wenn man so eine Rolle in die Hand nimmt, das von Hand abzureißen. Er hat jetzt so ein braunes Pappklebeband genommen. Ja, die sind immer sehr frustrierend. Also da sollte man also auf PVC achten. Jetzt gibt es dann noch andere Materialien. Es gibt die ganzen durchsichtigen Tanzbodenklebeband. Was macht das denn? Das ist eigentlich ein Weich-PVC-Klebeband. Das wird benutzt, wenn man irgendwie eine Veranstaltung, um temporär Tanzböden zu befestigen. Das haben wir in verschiedenen Farben. Und eine etwas dickere Version davon, das sind die bunten Bände, die ihr hier seht. Die werden eigentlich sogar schon benutzt, um Boden permanent zu markieren. Also wenn man zum Beispiel eine Sporthalle sieht, wie kommen denn diese ganzen Linien in der Sporthalle auf das Feld? Das ist dieses Band. Jetzt haben wir hier noch ein anderes Band, das ist Aluminiumklebeband. Das hat lauter so Würfe, so Quadrate noch drauf. Das glänzt silbern. Wofür setzt man das ein? Das ist eher ein Band eigentlich aus dem Heizungsbau. Das ist so ein, eigentlich bauen sie gar nicht so gängig. Wir haben so normale Aluminiumklebebänder, die sind halt einfach besonders alters- und witterungsbeständig natürlich. Das ist wie ein Stück Alufolie, ein bisschen dicker, mit einem altersbeständigen Klebstoff. Dann gehen wir jetzt mal rüber zur Gaffer-Ecke. Gaffer ist eigentlich auch so ein Markenbegriff, genauso wie Duct Tape. In den USA sagt man Duct Tape, oder? Um das vielleicht kurz ein bisschen zu erklären. Also es gibt in verschiedenen Kulturkreisen verschiedene Namen dafür. Ne? Das, was wir hier sehen, das ist unser Allzweckgewebeband. Das wird aber auch manchmal als Gaffer verkauft. Meistens, also im englischen Sprachbegriff ist das ein Duct Tape, D-U-C-T. Es gibt aber auch die Marke Duct Tape, wie die Ente, Duck. Das ist ein Allzweckgewebeband zum Abdecken, zum Reparieren. Das ist das Band, das jeder zu Hause haben soll. Ich bin der Meinung, zu Hause, jeder Mensch in Deutschland sollte ein Crepe, ein Allzweckgewebeband und ein Packband haben. Das muss in jedem Haushalt. Und dieser Film natürlich auch, aber der ist jetzt nicht so richtig. So, jetzt gehen wir zum Profi-Gewebeband. Da kostet die Rolle gleich mal 13 Euro. Das fasst sich aber ganz anders an. Was ist da unterschiedlich? Im Prinzip eigentlich ein ähnlicher Mechanismus dahinter. Also es wird ein Kunststoff genommen, ein Polyethylen und ein Gewebe. Das ist im Prinzip sowas, wie man kennt, aus einem, so wie eine Mullbinde von einem Verband. Das ist das Material. Das wird dann beschichtet und mit einem Naturkautschukkleber ausgerüstet. Und wir verarbeiten das von diesem Band. Das wird eigentlich häufig in der Bühnen- und Veranstaltungstechnik eingesetzt. Man kriegt es relativ gut wieder runter von den meisten Oberflächen. Das schwarze Gaffer in Anführungszeichen. Dann haben wir hier ein sehr, sehr breites Farbspektrum. Das heißt, das gleiche Material in etwa, sagen wir jetzt hier, 13 verschiedene Farben. Wenn ich jetzt was an einem Rohr reparieren möchte, wo Wasser durchfließt, gibt es da auch spezielles Klebeband? Na klar, es gibt nichts, was man nicht kleben kann. Man kann da meistens schon, wenn man es so temporär macht, kann man natürlich so ein Reparaturband nehmen. Es gibt dann Bänder, die sind noch robuster, noch altersbeständiger, aber in aller Regel kann man meiner Meinung nach jedes Problem in der Fügungstechnik, also wenn man versucht, verschiedene Materialien miteinander zu verbinden, permanent temporär, kann man eigentlich mit Klebetechnik lösen. Ne? Kleben statt Nieten, Nageln oder Schweißen. Das muss er natürlich auch sagen, Sebastian vom Klebeland, ein professioneller Klebebandverkäufer. Ich war wirklich sehr beeindruckt, was es da alles für verschiedene Sachen dort gibt. Es gäbe aber noch so eine Art Nische für, sagen wir mal, solches Klebeband, Jim, wie du da mitgebracht hast, was eher so Kunstklebeband ist. Es gibt ja auch diese Moshi-Tapes, kennst du die, Koya? Ja, es gibt da, glaube ich, auch, ist keine Nische, da gibt es x verschiedene Anbieter. Das ist auch so ein ganzer Basteltrend, ne? Ich habe hier mal so auch eins, das ist hier so ein japanisches Reisband-Klebeband, das aber dann eher nur so zu so kleinen Deko-Zwecken. Ja, es gibt sogar Klebebande, Bastelband. Okay, Klebebande, Bastelband von euch? Oder nee, das sind so. Die gab's vor uns. Achso, Klebebande, Bastelband. Achso, die haben es uns heute sogar noch geschrieben und haben gesagt, wir sollen erwähnen, dass es bei ihnen eine Ameisenstraße als Klebeband gibt. Genau, das ist der Bestseller von denen. Ja, das kenne ich auch. Was ich gestern gesehen habe, fand ich aber auch. Die machen zum Beispiel richtig, also die sind irgendwie riesengroße Hersteller und das ist so ein Side-Geschäft von denen. Okay. Aber. Ja. Lustig. Ich gestern im Klebeland in Berlin gesehen habe, das hat mich eigentlich am meisten begeistert, das war BVG-Tape. Das hat genau das Muster wie diese Sitze in der U-Bahn oder S-Bahn. Damit tun die aufgeschlitzten ist total logisch. Sessel wieder. Und ich habe dann heute ein Rätsel gemacht bei Facebook. Unsere Seite heißt da Netzbasteln, natürlich facebook.com/netzbasteln. Da habe ich ein Rätsel gemacht, was das für ein Klebeband ist. Das haben nur Berliner erraten natürlich, weil woanders in Köln und so weiter kann man das Ganze ja gar nicht kennen, außer man ist oft in Berlin. Was ich dort auch noch interessant fand, die bedrucken auch selber Klebeband beim Klebeland. Da kann man sich so für 200 Euro so eine ganze Kiste mit Rollen machen lassen. Das ist halt so Verpackungsklebeband, also nicht ganz so gaffermäßig. Hättet ihr da Einsatzzwecke? Ja, klar. Also alleine wenn man als Firma irgendwas verschickt, so, ne? Aber also wir benutzen es jetzt nicht. Ja. Unser eigenes Logo in irgendeinen. Ich habe schon lange überlegt, das mal als Weihnachtsgimmick zu machen, aber. Ja, zum Beispiel, genau. Aber ja, du könntest es doch bestimmt verwenden, wenn du halt die ganze Zeit Spaß daran hast, zum Beispiel jetzt beim Konzert irgendwas mit Noten festzukleben. Ja, wobei ich mir dann trotzdem viel besser gefällt, eine Auswahl von 20 verschiedenen Motiven aus der ganzen Welt dabei zu haben, als mein eigenes Motiv. Ich kann auch mit 36. Ich mag auch nicht mit meinem eigenen T-Shirt rumrennen bei einer Ausstellung. Also ja, verstehe ich. Insofern, mein eigenes Klebeband würde ich dann wirklich höchstens verschenken, nicht selber verwenden. Ja. Ihr hört eine Stunde Netzbasteln am Mittwochabend bei die Radio Wissen. Zu Gast sind Kolja von der Klebebande und der Künstler Jim Avignon. Und wir basteln hier ziemlich viel rum. Jim ist mit seiner Krawatte schon ziemlich weit. Du hast ja das auch, machst das nach einer Netzanleitung. Gucken wir uns gleich noch ein bisschen an. Kolja verschönert die Studiotür. Cuttet da jetzt auch ein bisschen an einem Klebeband, dass das so spitze Ecken hat. Das sieht wirklich auch besser aus. Und das macht so einen furchtbaren Lärm, wenn du drüber. War das nicht die Regieanweisung, so viel Geräusch wie möglich? Ja, Geräusche sind natürlich schon immer gut. Jetzt haben wir genau das, was nicht passieren sollte. Das Klebeband ist zusammengeklebt. Das ist furchtbar, wenn Klebeband an Klebeband klebt. Wenn eine Sekunde abgelenkt war, ja, dann kannst du es nämlich einfach wegschmeißen und das nächste nehmen. Wenn Klebeband an Klebeband klebt, dann ist meistens vorbei, weil es wirklich so gut aneinander klebt. Wir basteln gleich weiter, gucken uns nochmal diese YouTube-Anleitungen an, die im Netz kursieren für verschiedene Klebebandsachen. Das ist eine Stunde Netzbasteln bei die Radio Wissen am Mittwochabend. Und immer noch basteln wir im Radiobüro an Krawatten und an Tape Art. Kolja, warum verwendest du eigentlich Klebeband für Kunst? Weil das ist einfach ein ganz begeisterndes Medium. Also wir haben, ich habe das schon lange für mich entdeckt, also auch bevor ich eigentlich mit, Tape Art gemacht habe, habe ich viel gemalt, also mit Acrylfarben, Leinwänden und auch auf Wänden und so weiter und habe immer, Spaß dann gehabt, eigentlich geometrische Formen zu entwickeln und gerade Linien auch zu gestalten. Dabei habe ich halt immer Tape auch benutzt, um gerade Linien zu ziehen, ne? Also das ist so im Prinzip so der erste Schritt, die erste Berührung mit Tape. Und irgendwann habe ich es auch dran gelassen, einfach darüber gemalt. Und die Effekte sind auch sehr schön. Ja. Also weil die Farbe sich verändert auf dem Tape. Und dann bin ich mal durch einen anderen Tape-Art-Künstler eigentlich inspiriert worden. Und finde das Cutten cool. Also mir gefällt halt diese Gradlinigkeit dabei. Die Kontraststärke, ja, was ganz wichtig ist, weil man kann einfach ganz, ganz viel ausdrücken, was man mit der Farbe nicht machen kann. Ja, und du würdest jetzt mit Farbe auch nicht so gut auf dieser Stahltür was machen können, ne? Genau, also es ist halt auch, es überrascht halt auch die Leute, ne? Also oder die Betrachter und die. Also überall, wo man mit Tape irgendwas installiert, sind die Leute erstmal total geflasht, ja. Und so geht es mir eigentlich auch immer wieder, ne? Also ich bin auch immer wieder überrascht, was man eigentlich alles machen kann, weil wir viele Sachen einfach noch gar nicht ausprobiert haben. Ne? Ja, wie ist denn diese Tape-Art-Szene? Das ist auch erst so im letzten Jahrzehnt so richtig gewachsen aus irgendeinem Grund. Vielleicht, weil sich das übers Netz so verbreitet hat, dass man das machen kann, oder? Tja, also ich glaube, erstmal liegt es auch daran, dass das Tape jetzt ein bisschen mehr besser zugänglich ist und die Tape-Art-Szene ist super klein, also Berlin ist auf jeden Fall so ein bisschen Hochburg. Ja, wir touren ja relativ viel in Europa durch die Gegend. Und mit der Klebebande? Genau, ja. Und so und wir waren jetzt auch in Las Vegas. Wie viel seid ihr eigentlich? Wir sind so fester Kern, sind wir zu dritt. Aber haben wir auch noch ein paar andere Leute, die mit uns mitmachen, also mitarbeiten und arbeiten auch mit Videokünstlern zusammen, die dann Mapping auf das Tape machen. Also das war ein von uns entwickeltes Konzept, das ist eine sogenannte Tape-Mapping. Und das Ganze nochmal so zum Leben erweckt. Das heißt, dann laufen auf bestimmten Bereichen von dem Tape laufen dann Videos, sozusagen, wenn man es dann im Video anguckt. Ja, also wenn man zum Beispiel jetzt sagen, wir haben einen Tempel, ja, den Tikal-Tempel getaped und in dem Tempel laufen dann Sonnenschatten entlang und im Hintergrund läuft dann irgendwie eine Sonne oder sowas und dadurch wird es so unglaublich dreidimensional, da tritt das Tape auch einen Schritt zurück bei. Ja, aber es ist trotzdem ein toller Effekt. Ja, das Ganze ist auf jeden Fall, Tape Art ist sehr vielseitig, was ich gesehen habe hier auf diesem Blog tape-art.de, das scheint so ein Zentralorgan zu sein. Ist von Klebeland, genau. Okay. Ja. Also unser Partner auch, wir sitzen ja denen auf einem Hof auch. Genau, da habe ich euch gestern auch gesehen. Da gibt es unterschiedlichste Sachen, Theaterstücke, die Klebeband verwenden, da wird halt alles Mögliche zusammengefasst. tape-art.de kann ich empfehlen, sich mal anzugucken. Es gibt aber auch zum Beispiel Künstler, die sich zum Beispiel mit Klebeband als Performance in den Raum hineinhängen. Ja. Also die sich einfach praktisch so verkleben lassen, dass sie einfach nur noch an Klebestreifen wie in einem Spinnennetz in den Raum hängen. Das machen sie dann einen Tag lang. Also eine Tendenz in der Performance-Kunst, auch mit Tape zu arbeiten, die in den letzten Jahren entstanden ist. Ja, es gab, ich habe auf der Venedig-Biennale letztes Jahr, war eine coole Tape-Installation, wie ein Künstler seinen Galeristen an die Wand getaped hat. Genau, stimmt, habe ich auch gesehen. Ja, man kann ja, also Polizisten fesseln doch manchmal Leute, die sie festnehmen mit mit Kabelbinder, ist ja auch noch so ein ziemlich wichtiges Universaltool, aber natürlich auch öfters mit Klebeband, kann ich mir vorstellen. Nur tut es halt dann so weh, wenn man noch so arme Haare am Arm hat. Ich hatte neulich so ein Pflaster auf dem Rücken und das wieder abzumachen, das war ganz schön schmerzhaft. Das ist den Bullen dann, glaube ich, egal, in der Beziehung. Jetzt habe ich gerade wegen der Reißfestigkeit von Klebeband mal sowas zusammengeklebt, einfach so ein Klebeband doppelt genommen. Und wir haben ja gerade schon gesagt, wenn man Klebeband an Klebeband klebt, dann hält es besonders gut. Und ich wollte dich jetzt mal bitten, Jim, kurz deine Krawatte zu stoppen. Und hier sind so Schlaufen. Jetzt können wir über den Tisch Fingerhaken machen. Wahrscheinlich reißt es eher unsere Finger ab, als dass das Klebeband reißt, oder? Ja, das ist der Finger, den ich dir gebrochen war. Gerissen. Das Klebeband gerissen. Ist tatsächlich gerissen. Wo hast du denn das gekauft, bitteschön? Im Klebeland. Naja, aber das ist an der Stelle gerissen, wo ich es nur einfach genommen habe, nicht doppelt. Da reißt dann vielleicht ein bisschen eher, aber das bringt uns zu dieser Typologie von Klebeband. Ich hatte dich ja vorhin schon gefragt, Kolja, es gibt Duct Tape und es gibt Gaffer-Tape. Mhm. Da, so normalerweise denkt man, das wäre das Gleiche. Ist es das Gleiche? Also meiner Ansicht nach sind es für mich sind's beides Marken. Ja? Und wir unterscheiden eigentlich Gewebeband, ja? Und Isolierband, Spiegeltape. Das sind für uns die Unterscheidungen. Also Gaffer ist für mich eigentlich das klassische Gewebeband. So, ne? Also sehr lässt sich sehr gut reißen. Lässt sich sehr gut wieder abziehen, klebt aber trotzdem stark und hat halt eine Faser, genau. Also ein Stoff, ein Gewebe. Ich habe heute mal bei Für eine Stunde Netz basteln, wo das Netz sehr wichtig ist, als Recherchequelle Wikipedia konsultiert und habe da gelesen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Gaffer-Tape und Duct-Tape. Also erstens ist die Herkunft auch erklärt. Also Gaffer, das kommt eben von dem Lichtmeister in der Ton- oder eben Bühnentechnik. Und da geht es ja darum, dass man Kabel irgendwo festklebt und dass dann aber rückstandsfrei wieder die Klebebänder wieder entfernt werden können. Und Gaffer-Tape ist eben so eins wie hier. Ich mache jetzt auch nochmal so einen Test. Ich klebe jetzt hier so eine Rolle von dem Klebeband, von dem ich denke, dass es Gaffer-Tape ist. Das ist besonders teuer aus irgendwelchen Gründen, auf den Tisch hier im Büro. Und nebendran ein anderes Klebeband, das heißt, da steht wirklich drauf Duct-Tape mit einer Ente. Das habe ich eben in Kalifornien gekauft. Das geht schon ein bisschen schwerer ab von der Rolle. Und die These von Wikipedia ist, dass diese beiden Klebebänder unterschiedlich gut kleben. Also Duct-Tape ist eben dafür da, dass es nicht mehr abgeht. Und ja, das ist ungefähr gleich jetzt gewesen. Aber ich kann schon bestätigen, dass es da unterschiedliche Klebequalitäten gibt. Duct-Tape eben eher, um was dauerhaft festzumachen. Und Gaffer-Tape eben, um es dann wieder abmachen zu können. Duct-Tape, das kommt dann auch noch, ich referiere jetzt einfach noch ein bisschen weiter, einerseits von dem Wort Duck, was nämlich auch strapazierfähiges Gewebe bezeichnet, aus Baumwolle und so weiter, und es ist verwandt auch mit dem niederländischen Wort Duck, das heißt Tuch, und dem deutschen Wort Tuch eben, und Duct, das heißt auch Rohrleitung auf Englisch, und daher kommt halt dieses Duct-Tape, dieses Gewebeband, dieser Begriff, und Gaffer habe ich ja gerade schon erklärt. Gaffer-Tape, das hat damit angefangen, dass das beim Militär eingesetzt wurde, um Munitionskisten abzudichten. Und dann haben es die Soldaten aber auch für 1000 andere Sachen verwendet und so ist es halt dann so in die Welt gekommen. Und es gibt auch noch Panzertape und das heißt jetzt, glaube ich, nicht deswegen Panzertape, weil das so reiß- und zugfest ist, dass man damit sogar einen Panzer abschleppen kann, aber es passt natürlich auch noch ganz gut dazu. So, das war jetzt mein Referat. Klingt plausibel? Dein Exkurs, ja, sehr plausibel. Ja. Also für mich ist das Duct-Tape immer dieses Plastifizierte und das Gaffer-Tape ist das mehr so, sich gewebeartig anfühlt. Ja, jetzt kann man eben mit dem Klebeband ja auch wirklich so richtige Skulpturen machen. Man muss ja nicht nur jetzt so eine Krawatte aus Pappe bekleben, sondern man kann ja auch so, wenn man Klebeband an Klebeband klebt, dann kann man ja wirklich auch so Objekte machen. Ich habe gestern Abend mal versucht, am Kaminfeuer eine iPhone-Hülle zu machen. Du hast ein iPhone, oder? Kannst du es da mal versuchen, ob das da reinpasst? Ich habe das so ungefähr gemacht, so wie ich dachte, dass es sein müsste. Diese Hülle ist aus verschiedenen Klebebändern. Foto kann ich gleich mal davon machen und auf dieRollewissen.de stellen. Schau mal, es passt perfekt. Wunderbar. Und dann oben hier noch so eine Schlaufe. Im Netz gibt es echt wahnsinnig viel. Es geht bis dahin, dass Leute eine Ente, aber so dreidimensional aus Duct-Tape gemacht haben. Oder eben Leute, die Hängematten daraus gemacht haben, Anziehsachen, Blumen und auch für diesen ganzen Dekozweck. Hier ist sonst kein spezielles. Ach doch, hier ist so ein Bundeswehr-Klebeband. Da könnte man jetzt auch nochmal testen. Das entspricht einer den technischen Lieferbedingungen der Bundeswehr, steht da drauf. Naja. Das müsste ja wohl ein Panzer halten, oder? Das müsste ein Panzer halten. Ich habe jetzt gerade. Ja, wir können ja gleich nochmal nach der Musik probieren, ob das hier noch reißfester ist als das andere, was wir verwendet hatten vorher. Jetzt sagt nochmal kurz, wie weit seid ihr? Kolja, du hast hinten schon neonfarbenes Klebeband. Ich habe jetzt ein bisschen mit Orange probiert, aber ich habe eigentlich den. Ja. Wie weit bin ich? Du hast ja vorhin gesagt, man ist nie so richtig fertig. Ja. Ihr macht das auch für Firmen, oder? Genau, wir arbeiten also auf jeden Fall kommerziell auch. Das ist auch so eine Sache, die ja für uns ganz wichtig ist, weil wir einfach versuchen wir machen nichts anderes. Ja, wir arbeiten als Künstler, aber wir möchten auch davon leben. Also wir haben das Glück auch nicht davon abhängig zu sein, wer unsere Bilder kauft, sondern wir arbeiten halt viel auch im performativen Bereich, machen jetzt mehrere unterschiedliche Bühnenshows, auch wo wir halt in kurzer Zeit was tapen, über 6x12 Meter zum Beispiel, zu 6 zum Beispiel und machen halt auch kommerzielle Aufträge, also wie zum Beispiel mal einen ganzen Messestand zu designen, okay. Zum Beispiel das Foyer von Sony Music machen wir jetzt bald sowas und das ist halt, das gibt uns den Freiraum, nur zu tapen einfach. Ja, ne? Also, ja. Und das ist eine ganz tolle. Wenn jemand fragt, was ist dein Beruf, dann sagst du eher Klebeband-Künstler. Ja, so, genau, wir sind Tape-Artist. Ja, und das ist total. Also, das geht, ist schön. Hast du eigentlich mal recherchiert, ob das gesundheitsschädlich ist, permanent Tape abzubeißen? Das weiß ich nicht, das müsstest du vielleicht eher beurteilen. Ja, du musst es ja gar nicht beißen, du kannst es doch perfekt reißen. Ich beiße es einfach so gerne. Ja, gut. Warum denn? Wegen dem Geschmack? Oder? Es gibt mir so ein befriedigendes Gefühl, da abzubeißen. Okay. Also vielleicht weckt das animalische Urinstinkte von mir. Wer weiß. So klingt es, wenn man Bundeswehr-nomifiziertes Klebeband abrollt. Es klingt schon so ein bisschen fester. Ihr habt eine Stunde Netzbasteln live aus dem Radiobüro in Berlin-Neukölln. Heute Thema Klebeband mit Kolja von der Klebebande und Jim Avinor. Beides Künstler, die ganz unterschiedliche Sachen mit dem Klebeband machen. Zum Beispiel eine Tape-Art-Installation an unserer Studiokabinentür. Jetzt wird er auch so gestückelt, das sieht auch super aus. Ich mache dann nachher nochmal ein Foto und stelle das auf twitter.com/netzbasteln und facebook.com/netzbasteln. Da könnt ihr uns auch gerne Feedback geben, falls ihr irgendwas Besonderes mit Klebeband gemacht habt und die Geschichte davon erzählen. So, jetzt kommen wir noch zu der Krawatte von Jim. Du machst jetzt hier so Stückchen, blaue Flächen. Im Grunde überbrücke ich die Zeit, weil ich schon wieder viel zu schnell fertig war. Wir kommen jetzt zum problematischen Punkt, dass ich mir die Krawatte umbinden möchte. Du hast hinten an dieses ellenlange Ding, die Krawatte ist fast ein bisschen zu lang. Meine Krawatte hat einen soliden Teil, das ist dieses Hauptstück, was runterhängt, und dann einen weichen Teil, der ist nur aus Klebeband, den man sich um den Hals schlingt. Leider wissen weder du noch ich, wie man sich eine Krawatte bindet. Deswegen werden wir auch in diesem ich Fall... Ich weiß es schon. Also, hast du schon mal eine Krawatte gebunden? Also ich habe es wieder vergessen. Ach. Bin ich eigentlich noch on? Ich höre gar nichts. Achso, ihr hört gar nichts, ja? Genau, warte mal so. Ja. Ich habe jedenfalls noch nie eine Krawatte gebunden und würde mir die jetzt wie einfach alles kannst andere du hinkleben. Einfach hinkleben. Wenn Binden du so gut ja wärst, egal. Mir so ein Stück ja. abzumachen, binden wir jetzt auch irgendwie fehl am Platz. Ich habe heute gelesen, Günther kürzeres, Jauch. Kürzeres. Günther Stück. Jauch, der Fernsehmoderator, immer wenn der seine Show macht, dann klebt er mit Klebeband unterm Hemd die Krawatte fest, dass sie nicht verrutscht. Ja, das machen viele. Ja. Alright. Wer weiß, wahrscheinlich tapen sich auch manchmal irgendwelche Models die Brüste mit einem Klebeband hoch und so weiter. Also muss mal gucken, Black Tape Project, das ist ziemlich geil. Was ist das? Das sind so Pornodarstellerinnen oder so Megabräute, die werden von einem Künstler halt betaped und sind halt wirklich abgefahren auf den Körper halt. Okay. Und alle halt, genau mit den Maßen, die dafür auch dann geeignet sind. Ja, wir sind ja hier im Radio, da kann man das YouTube-Video nicht so gut angucken. Ich habe hier noch ein paar andere Videos, aber offen. Hier zum Beispiel eins, wo jemand beschreibt, wie man eine Krawatte macht. Das können wir mal vergleichen, ob Jim, du das genauso gemacht hast. Der klingt nicht gerade so, als ob er schon eine Krawatte tragen bräuchte. Ein Junge, wer weiß. Vielleicht für seine Schuluniform. Da ist ein Junge an einem Tisch, man sieht sein Gesicht gar nicht. Der rollt jetzt hier auch so lilanes Klebeband ab, knickt es. Ah ja, der macht auch hier dieses Halsbandstück. Der macht eine kleine Krawatte, weil er nicht so klein ist. Ja, und der macht auch eine ohne Pappe drin. Die ist dann ein bisschen weicher. Weicher, ja. Okay, das ist eine Variante, das zu machen. Eine andere. This is my video of my duct tape tie. I looked on YouTube for duct tape ties and I couldn't actually find any. I actually looked after I made the tie because I wanted to make it like my own. Okay, ich skipp mal ein bisschen durch. Okay, der braucht es für seine Graduation. Man sieht jetzt nicht ganz genau, wie er es gemacht hat. Aber der hat auch keinen Pappkern, das sieht man auf jeden Fall. Jetzt würde ich mal deine Krawatte, die sieht schon ein bisschen aus wie so eine Witzkrawatte aus den 90ern, die man so im Büro vielleicht auch mal, wenn man einen guten Tag hatte, angezogen hat. Ist lang geworden, ne? Ja. Aber cool. Ich habe als Maß meine echte Krawatte genommen, insofern. Ja, die bindet man vielleicht ein bisschen weiter oben hin, aber sieht auf jeden Fall gut aus. Trägst du beim nächsten Auftritt von deiner Band? Ich hoffe doch, dass ich die gut aussieht und ich trage die bei meinem nächsten Auftritt, zumindest so lange, wie sie hält. Ja. Ziemlich am Ende von einer Stunde Netzbasteln zum Klebeband-Thema sind wir jetzt gekommen, aber ich will noch eine Sache ausprobieren und zwar ein physisches Experiment. Wir könnten dazu fast das Licht ausmachen, aber Kolja ist ja noch nicht fertig, deswegen. Funkenflug? Genau, Funkenflug. Das ist das gleiche Ding, wie wenn man einen Briefumschlag öffnet, dann leuchtet es doch manchmal so blau. Ja. Und jetzt habe ich gelesen, dass wenn man hier so Klebeband auseinanderzieht, oh, verdammt, das ist so. Nicht bei dem. Das geht bei dem nicht. Ja, das ist, da ist schon so viel Barz dazwischen. Jetzt habe ich hier wieder dieses lilafarbene Ducktape genommen, bei dem geht's nicht. Vielleicht doch eher mal das Gaffertape, das man leichter wieder abmachen soll. Ich reiße hier mal zwei Stücke und mache es ein bisschen schmäler und klebe die aneinander. Da soll nämlich dann auch so Licht entstehen. Du kennst das Phänomen schon. So. Wenn es klappt, sagt mir Bescheid. Ne? Ich genau. Kolja steht mit dem Rücken zu uns und macht noch hier was Weißes jetzt dazu. So, und jetzt ziehe ich hier an den beiden Klebebändern, die aneinander gezogen sind. Geht auch nicht. Also geht auch tatsächlich geht es auch nur bei manchen so Tapes. Ich habe immer gedacht, es liegt an den physikalischen Eigenschaften der Tapes. Sag mir doch mal ganz kurz, was ihr da erzeugen wollt. Also Licht. So ein violettes Licht. Das beim Reißen entsteht. Ja. Genau, der Effekt, ich habe das recherchiert. Also ich habe schon viel im Dunkeln getaped, das ist mir noch nie aufgefallen. Das hängt wahrscheinlich echt von an dem Tape, das man verwendet. Auf jeden Fall heißt dieser Effekt Tribolumineszenz. Und das liegt daran, dass da so viel Energie entsteht. Das passiert auch, wenn man irgendwie auf einen Zuckerwürfel draufhaut und durch die ganze Reibung der Zuckerkörner. Und da kommt dann eben dieses Licht, aber es erzeugt sogar ein bisschen, das haben Forscher erst neulich rausgefunden, ein Artikel bei spiegel.de, das erzeugt sogar Röntgenstrahlung. Ja, probierst du es jetzt auch nochmal? Ja. Nee, es erzeugt sogar, das ist, finde ich total verrückt, aber es liegt halt an dieser Energie, mit der der Kleber da an dem Klebeband klebt. Also es ist radioaktiv. Nee, das ist nicht, aber ich weiß, also die Forscher wissen selber noch nicht genau, warum das schön, so ist. Schön zu hören. Was ist euer nächstes Klebebandprojekt? Jetzt nicht alles abrollen. Klebebande meinst du jetzt? Ja. Also die Jungs, genau, wir sind ja, erstmal muss man genau sagen, weil wir sind zu dritt, ja. Bruno und Bodo sind gar nicht da. Toll, dass wir das am Ende der Sendung erwähnen. Wir sind also zu dritt, ne? Und die beiden Jungs fahren morgen nach Mailand, mit Melissa auch, unserer Praktikantin, und wir tapen dort so für die Smart Roadshow auf dem Boden. Super, ganz freie Installation. Wir machen das fast in allen europäischen Hauptstädten. Also ein sehr dankbares Projekt. Okay. Ich kann aber nicht, weil wir haben auch alle Kinder und ich kann nicht jedes Wochenende wegfliegen. Ja. Deswegen bin ich hier und wir haben nächste Woche fahren wir nach Rom, tapen dort. Also ganz gut unterwegs. Jim, was machst du mit Klebeband? Du hast ja bei deiner Ausstellung Pappkartons geklebt. Heute Nachmittag bin ich durch die Straßen gelaufen, habe Poster für meine nächste Show mit Klebeband, mit dem braunen, billigen Klebeband geklebt, die alle schon wieder runtergekommen sind, weil es nämlich angefangen hat zu regnen. Dann, deswegen werde ich morgen gleich wieder weiterkleben. Ja, dann müssen wir nach wasserfestem Klebeband gucken. Die Links zu den Dingen, die ihr so macht, also klebebande.berlin und neoangin.com oder jimavignon.com, die findet ihr auch nochmal auf deradiowissen.de. Das ist unsere Seite von eine Stunde Netzbasteln, das jetzt langsam zu Ende geht. Ihr findet uns auch auf Twitter. Netzbasteln heißen wir da und auf Facebook, da heißen wir auch Netzbasteln. Wir freuen uns über Feedback und vielleicht machen wir sogar eine kleine Umfrage bei Facebook, um rauszukriegen, was wir als nächstes basteln sollen. In zwei Wochen hören wir uns nämlich wieder. Mein Name ist Moritz Metz und ich bedanke mich nochmal bei meinen Gästen. Vielen Dank und vielen Dank für das schöne Das haben wir jetzt gar nicht aufgelöst, was es hier ist. Ach so, genau, das musst du noch schnell sagen. Also ihr müsst jetzt raten, ich gebe mal einen Tipp. Ja, ich bin ja leider nicht ganz fertig geworden, aber was war es nochmal, was dahinter ist? Das sieht ein bisschen aus wie Berge. Nee, was ist dahinter? Eine Sprecherkabine. Genau, ja, genau, ist schon mal ganz gut. Ne? Also es ist halt dieses Soundsignal, das sich, wenn man halt so ein grafisches, das sich immer so bewegt. Ne? Super, die Schallwellen. Ja, nur dieses, also im Prinzip die Stimme, ne? Also diese Stimme, diese grafisch umgesetzte Stimme, die sich so immer so bewegt. Und jetzt sollte da nochmal so ein die durchlaufen, ne? Diese Schallwellen oder wie man es immer, Tonwellen. Die könnte man jetzt wieder zurückrechnen und in den Computer speisen, dann würde man hören, wie die sich anhört. Richtig. Klingt ein bisschen nach Sägezahn. Also, das war eine Stunde Netzbasteln. Ein Foto von dem, was wir hier gerade im Radiobüro machen, findet ihr auf eine Stunde Netzbasteln bei die Radio Wissen. Ciao, sagt Moritz Metz. Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz.